angesehen ist besoffen geil. Alkohol, voll mein Style. Nüchtern gesehen ist besoffen geil. Alkohol, voll mein Style. Den ganzen Tag am Beach, Kasten Bier oder auch zwei. Und hab ich dann mal Bock auf Fitness, keine Angst, das geht vorbei. Lecker Currywurst mit Bier oder vielleicht ein Döner-Tier. Und wenn ich überhaupt trainiere, dann stimme ich, nenn mal's Krugbier. Alkohol, voll mein Style. Nüchtern gesehen ist besoffen.